Der versiegelte Engel von Nikola Ljeskov, gelesen von Schalkmar. 14. Kapitel. Gleich nach der Unterredung begann die Aktion. Am Morgen setzten wir die große herrschaftliche Barkasse in Stand und fuhren den Engländern ans andere Ufer. Dort setzte er sich mit dem Ikonenmaler Svastian in eine Kalesche und fuhr zum Kloster. Nach einer guten Stunde sehen wir unseren Ikonenmaler dahereilen, mit einem Blatt in den Händen. Wir fragen, »Hast du sie gesehen, Teurer, und kannst du sie jetzt nachmachen?« »Ich habe sie gesehen«, antwortete er, »und werde sie genau treffen. Vielleicht, dass sie etwas lebhaft in den Farben wird, aber das ist kein Unglück, denn wenn die echte Ikone herkommt, werde ich in einem Nu das Leuchten der Farben dämpfen. Väterchen, bitten wir, gib dir Mühe!« »Schon gut«, erwiderte er, »werde mich schon bemühen.« Und kaum hatten wir ihn zurückgerudert, als er sich auch gleich an seine Arbeit setzte, und um die Dämmerung war der Engel auf dem Täfelchen fertig und glich unserem Versiegelten wie ein Tropfen Wasser dem anderen. Nur die Farben schienen etwas frischer. Gegen Abend schickte der Vergolder die neuen Beschläge, und nun kam die gefährliche Stunde unseres Diebstahls. Wir hatten, wie es sich versteht, alles vorbereitet und warteten auf den gegebenen Augenblick. Kaum ließen sich vom anderen Ufer her die ersten Glockenklänge zur Abendmesse vernehmen, als wir zu dritt ein Boot bestiegen. Ich, Luca und der alte Maroi, einen Meißel, eine Brechstange und ein Seil mitgenommen hatte, um mehr einem Diebe zu gleichen. Wir steuerten gerade auf die Klostermauer zu. Die Dämmerung bricht um diese Jahreszeit früh an, und obwohl es Vollmondwoche war, blieb die Nacht pechschwarz, eine richtige Diebesnacht. Am anderen Ufer angelangt, ließen Maroi und Luca mich im Boot zurück und schlichen zum Kloster hinauf. Ich wartete voll Ungeduld. Die Ruder hatte ich mit ins Boot genommen, das ich an einem Strickende am Ufer festhielt, und war bereit abzustoßen, sobald Luca seinen Fuß ins Boot setzen würde. In der Besorgnis, wie alles gelingen würde und ob wir die Spuren unseres Diebstahls rechtzeitig verwischen könnten, erschien mir die Zeit schrecklich lang. Es dünkte mir, es sei schon viel Zeit verstrichen. Die Dunkelheit war entsetzlich, der Wind fegte nun mehr anstatt des Regens nassen Schnee daher. Das Boot schaukelte und ich, treuloser Knecht, begann mich allmählich in meinem Mantel erwärmend einzuschlummern. Plötzlich beginnt das Boot unter dem Stoß zu schwanken. Ich zucke zusammen und sehe den Onkel Luke im Boote stehen, der mit fremder, gepresster Stimme sagte, »Ruder!« Ich ergreife die Ruder, kann sie aber vor Schreck nicht in die Tollen einlegen. Schließlich gelingt es mir. Ich stoße vom Ufer ab und frage, »Onkel, habt ihr den Engel bekommen?« »Ich habe ihn, rudere stärker!« »Erzähle doch«, forsche ich weiter. »Wie habt ihr ihn bekommen?« »Genau, wie es geplant war.« »Werden wir noch rechtzeitig zurückkommen können?« »Wir müssen es können. Eben erst haben sie mit der großen Litanei begonnen. Rudere! Wohin ruderst du?« »Ich sehe mich um. Großer Gott! Ich rudere wirklich nicht in unsere Richtung. Und doch scheint es mir, dass ich richtig quer über die Strömung halte. Aber unsere Siedlung ist nicht zu sehen, weil Schnee und Sturm schrecklich daherfegen und mich blind machen. Ringsum heult der Wind und schaukelt das Boot, und oben vom Fluss weht es wie von Eis her. Aber mit Gottes Gnade erreichen wir das Ufer, springen beide aus dem Boot und laufen, laufen, was wir laufen können. Der Ikonenmaler ist schon bereit, er handelt kaltblütig und entschlossen. Vor allem nimmt er die Ikone, und als alle vor ihr niederfallen und sich verneigen, lässt er sie den versiegelten Engel küssen und schaut selbst bald auf ihn, bald auf die Kopie und sagt, »Sie ist gut. Man muss sie nur ein wenig mit Safran dämpfen und etwas mit schmutziger Farbe dünnen.« Damit nimmt er die Ikone, spannt sie in den Schraubstock, richtet die Säge her und dann fliegt sie nur. Wir alle stehen herum und schauen voll Angst zu, ob er die Ikone nicht beschädige. Stellen Sie sich vor, wie er mit seinen übergroßen Händen das Bild, welches kaum stärker als ein Blättchen dünnstes Schreibpapiers ist, vom Brett abtrennt. Vielleicht ist da ein Unglück geschehen. Wenn die Säge nur um ein Haar schief geht, so schneidet sie es durch und zerreißt das Antlitz. Der Ikonenmaler Svastian aber verrichtete die schwierige Arbeit mit solcher Kaltblütigkeit und Kunstfertigkeit, dass es einem, wenn man ihn dabei betrachtete, gleich ruhig ums Herz wurde. Wie er das Bild als dünnste Schicht abgetrennt hat, schneidete er in einem Augenblick das Ausgesägte aus den Rändern heraus, nimmt seine Kopie, zerknittert sie in der Faust und schlägt sie dann auf die Tischkante, als wolle er sie zerreißen und vernichten. Schließlich betrachtet er die Leinwand gegen das Licht und nun ist das neue Bildchen voller Sprünge, wie ein feines Sieb. Sebastian klebt es nun auf das alte Brett, nimmt dunkle Schmutzfarbe auf die Hand, mischt sie mit dem Finger mit Safran und altem Firnis zu einer Art Kitt und reibt damit kräftig mit der vollen Handfläche das zerknitterte Bildchen ein. Dies alles hat er mit großer Schnelligkeit vollführt und nun sah die neue Ikone aus wie eine alte und glich aufs Genaueste der echten. Dann wurde die Kopie in einem Nu mit Lack bedeckt und wir setzten sie in den Rahmen. Nun nahm Sebastian das echte, vom Brett abgetrennte Bild und verlangte so schnell wie möglich einen Fetzen von einem alten Filzhute. Damit begann der äußerst schwierige Prozess der Entsiegelung. Man gab dem Ikonenmaler einen Hut und er zerriss ihn sofort über dem Knie in zwei Teile, bedeckte mit dem einen den versiegelten Engel und schrie: »Das heiße Blätteisen!« Im Ofen lag auf sein Geheiß ein schweres Schneiderbügeleisen. Michalitza backte es mit der Ofengabel und reichte Sebastian. Jen umwickelte den Griff mit einem Lappen, spuckte auf das Eisen und legte es auf den Filzfetzen. Von dem Filz steigt ein böser Gestank auf, aber der Ikonenmaler wiederholt es noch und noch einmal und nimmt es dann plötzlich weg. Seine Hand fliegt wie der Blitz. Der Rauch steigt schon eine Säule hoch, aber Sebastian versteht zu backen. Mit der einen Hand dreht er langsam den Filzlappen und mit der anderen führt er geschickt das Eisen. Mit jedem Mal fährt er langsamer, aber fester drüber und dann wirft er plötzlich den Fetzen und das Eisen weg und hält die Ikone ans Licht. Das Siegel ist fort, als wäre es nie dagewesen. Der starke Stroganoff-Lack hat standgehalten. Der Siegellack ist vollständig verschwunden. Nur ein schwacher, feuerroter Tau ist zurückgeblieben. Aber das leuchtende, heilige Antlitz ist jetzt ganz zu sehen. Der eine weint, der andere betet. Der dritte beugt sich über die Hände des Ikonenmalers, um sie zu küssen. Nur Luka Krylov vergisst seine Aufgabe nicht, sondern kargt mit jeder Minute. Reicht Sebastian die Kopie und sagt: »Nun mach schon schneller fertig.« Aber jener antwortet: »Mein Werk ist beendet. Ich habe alles getan, was ich übernommen habe. Und das Siegel aufdrücken?« »Wohin?« »Ja, hierher, auf das Gesicht des neuen Engels, wie es bei dem alten war.« Aber Sebastian schüttelt den Kopf und antwortet: »Nein, ich bin kein Beamter, dass ich mich erfrechen würde, so etwas zu tun.« »Was sollen wir nun anfangen?« »Ja, das weiß ich doch nicht. Ihr hättet dafür einen Beamten oder einen Deutschen herbitten sollen. Das habt ihr jetzt versäumt. Nun tu das selbst.« Luke erwidert: »Was glaubst du wohl? Um nichts in der Welt werden wir uns dazu erfrechen.« Und der Komal antwortet: »Auch ich werde mich nicht erfrechen.« Während der wenigen Minuten dieses Streites stürzt plötzlich die Frau Jakov Jakovlewitsch totenbleich ins Zimmer und spricht: »Seid ihr denn noch nicht fertig?« Wir antworteten, wir seien fertig und auch wieder nicht fertig. Das Wichtige sei vollbracht, aber eine Kleinigkeit vermöchten wir nun nicht. Sie erwidert: »Auf was wartet ihr denn? Hört ihr denn nicht, was sich da draußen tut?« Wir horchen und erbleichen noch mehr als sie. In unserer Sorge hatten wir dem Wetter keine Aufmerksamkeit geschenkt und nun hören wir es draußen toben, das Eis geht. Ich springe hinaus und sehe, wie das Eis schon über den ganzen Fluss treibt, wie die Schollen krachen und bersten, die übereinander springen. Besinnungslos stürze ich zu den Booten. Kein einziges mehr da. Alle sind fortgeschwemmt. Mir stockt die Zunge im Munde, so dass ich kein Wort über die Lippen bringe und mir scheint es, ich versinke in die Erde. Ich stehe da, rühre mich nicht und gebe kein Laut von mir. Aber während wir hier im Dunkeln umherirren, hatte die Engländerin, die mit Michalitza in der Stube zurückgeblieben war, die Ursache der Verzögerung erfahren, die Ikone ergriffen. Und einen Augenblick später eilt sie, in einer Hand eine Laterne haltend mit dem Bild auf die Treppe hinaus und schreit. Nehmt! Fertig! Wir schauen hin. Auf dem Antlitz des neuen Engels ist das Siegel. Luca steckt die beiden Ikonen sofort in den Busen und schreit. Das Boot! Ich eröffne ihm, dass kein Boot da ist, dass alle fortgetrieben sind. Und ich sage ihnen, das Eis treibt daher wie eine Herde zerschellt an den Pfeilern und erschüttert die Brücke, sodass die armdicken Ketten dröhnen. Wie die Engländerin dies hört, wirft sie die Hände empor und schreit mit unmenschlicher Stimme, James! Und sie fällt in Ohnmacht. Und wir stehen dabei und fühlen nur das eine. Wo bleibt jetzt unser Wort? Was wird jetzt mit dem Engländer? Was mit dem alten Maroi? Eben ertönt vom Glockenturm des Klosters das dritte Läuten. Da rafft sich Onkel Luca auf und ruft der Engländerin zu. Komm zu dir, Gnädige, deinem Mann wird nichts geschehen. Vielleicht wird der Henker das alte Fell unseres Maroi peitschen und sein ehrliches Gesicht mit dem Brandzeichen entehren, aber das soll erst nach meinem Tode geschehen. Dabei bekreuzigt er sich und geht. Ich schrei ihm zu. Onkel Luca, wo willst du hin? Leontic ist umgekommen. Auch du wirst es. Und ich eile ihm nach, um ihn aufzuhalten. Allein er hebt das vor seinen Füßen liegende Ruder auf, das ich bei unserer Ankunft auf die Erde geworfen habe, schwingt es über mich und schreit. Fort, oder ich schlage dich tot. Meine werten Herren, ich habe mich in meiner Erzählung offen genug als kleinmütig bekannt, als ich den verstorbenen Knaben Leontic auf der Erde seinem Schicksal überließ und selbst auf einen Baum kletterte. Aber ehrlich und offen sage ich Ihnen, dass ich hier vor dem Ruder Onkel Lukas nicht erschrocken und auch nicht zurückgewichen wäre. Aber ob Sie es mir glauben oder nicht, in dem Augenblick, als ich mich des Namens Leontic erinnerte, sah ich, wie die Gestalt des Jünglings zwischen mir und Luca in der Dunkelheit erstand und drohend gegen mich die Hand erhob. Diesen Schrecken konnte ich nicht ertragen und wich zurück. Aber Luca stand schon am Ende der Kette und rief uns plötzlich den einen Fuß auf die Kette setzend zu, »Stimmt den Chor an! Unser Vorsänger Reffer steht bei uns, vernimmt es und beginnt sogleich, »Ich öffne die Lippen.« Die anderen fallen ein, und so schreien wir den Chor dem Sturmgeheul entgegen. Und Luca bangt nicht vor den Todesschrecken und schreitet über die Brückenketten weiter. Binnen einer Minute hat er das erste Joch zurückgelegt und steigt zum zweiten nieder. Und weiter? Die Dunkelheit umfängt ihn, er ist nicht mehr zu sehen, ob er noch geht oder schon herabgestürzt ist und von den verfluchten schollenden Strudel getrieben wird, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, ob wir für seine Rettung oder für die ewige Ruhe seiner starken, liebenswerten Seele beten sollen. Ende des 14. Kapitels, gelesen von Schalkmar. Oh, so